Gesichter in der Mitte erkennen. Mein anderes Ich. Komm, gib mir die Farbe. Ich streich mein Gesichter in der Mitte erkennen. Mein anderes Ich. Drachen die Sterne, die roten, die gelben, von den Landen, die Orte, von den Deutschen, die Flecken.